Dialog 13. London mit dem Bus. Dialog 13. London by bus. Wo ist bitte die nächste Bushaltestelle? Excuse me, where is the nearest bus stop? Sehen Sie, gleich um die Ecke. Look, just around the corner. Bitte, welcher Bus fährt zum Trafalgar Square? Excuse me, which bus goes to Trafalgar Square? Sie können den Bus nehmen, der gerade kommt. You can take the bus that's coming now. Muss ich umsteigen? Must I change? Ja, am Oxford Circus. Yes, at Oxford Circus. Wie viele Haltestellen? How many stops? 1, 2, 3, 4, 5 Haltestellen. 1, 2, 3, 4, 5 stops. Ich sage Ihnen, wann Sie aussteigen müssen. I'll tell you when you have to get off. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Thank you. That's very kind of you. Nützliche Fragen. Wo ist bitte die nächste Bushaltestelle? Excuse me, where's the nearest bus stop? Wo ist der nächste Taxistand? Where's the nearest taxi rank? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Where's the nearest tube station? Wo ist die nächste Bahnstation? Where's the nearest railway station?